Ihr habt euch sehr verwalt, mein Vater. Er wird kaum noch mehr zu treffen sein. Nun, nun, nun, nun, nun. Wenn hier unter Palmen schon nicht mehr, doch anderwärts. Sei jetzt nur ruhig. Kommt dort nicht da, ja. Und doppelt ihre Schritte. Sei doch nur ruhig. Wolltet ihr wohl eine Tochter, die hier ruhig wäre, sich unbekümmert ließe, wessen Wohltat ihr Leben sei? Ihr Leben, das ihr nur so lieb, weil sie es euch zuerst verdanket. Ich möchte euch nicht anders, als du bist. Auch wenn ich wüsste, dass in deiner Seele ganz etwas anders sich noch rege. Was, mein Vater? Fragst du mich? So schüchtern mich? Was auch in deinem Innern vorgeht, ist Natur und Unschuld. Lass es keine Sorge dir machen. Mir macht es keine. Nur versprich mir, wenn dein Herz vernehmlicher sich einst erklärt, mir seiner Wünsche keinen zu bergen. Schon die Möglichkeit, mein Herz euch lieber zu verhüllen, macht mich zittern. Nichts mehr hiervon. Das ein für allemal ist abgetan. Ach, da ist ja, da ja. Nun? Noch wandelt er hier unter Palmen und wird gleich um jene Mauer kommen. Ja, so macht nur, dass er euch hier nicht gewahr wird. Nur einen Blick noch. Kommt, ich weiß ein Fenster, aus dem wir sie bemerken können.